FO 361. Blut und Kasse. Du, ja. Was für Hit, was für Hit. Ich hab Bretter im Gepäck. Kein Autotune, doch ich töte Rapper immer weg. Wenn ich mich beschreiben müsste, unverbesserlich perfekt. Hat mich umgehört, fand das meiste lächerlich und wack. Du träumst von dem Pferd und nem Haus auf dem Berg. Aber haust wie ein Zwerg mit ner Show an dem Herd. Ich? Eistee frisch, dennoch autoritär. Bei mir läuft so extrem, brauch mein Auto nicht mehr. Chill mit UFO auf Pluto. Gruß an mein Cuso. Deutschrap ist Plastik, wir sind die Zukunft. Ich fahr mein Film und das feiern sie an mir. Ich kann knallen, was ich will, ich hab Eier wie ein Stier, yeah. Was für Hit, ich mach, alle machen mit. Was für Hit, ich muss nicht übertreiben, ich bin der Shit. Alle reden im Geschäft von mir, was? Ich bin der Beste hier. Halt die Vögel mal weg von mir, warum? Ich bin der Beste hier. Ah, UFO. Was für Hit, was für Hit, du machst nix, ah. Seitdem du weißt, ich mache Bretter, bist du leise und gefickt, ah. UFO, ja, ich wirke wie ein Netter, weil mein Flow immer so scheppert, nehm ich deine Kleine mit, ah. Ja, ich mach, was ich mach, bin die ganze Zeit bekifft, Digga. Trotzdem bleib ich fit, Digga. Du machst einen auf krass, Digga. Laberst nur vom Hustle und vom Knast. Dabei hab ich hier die allerdicksten Nass. Snickers, ihr werdet überrollt, wie von einem Monster. Ja, stimmt, ich finde alle eure Songs verkackt. Was für Hit, was für Hit, was für Hit. Nein, ihr klingt alle so wie drei Chinesen mit nem Kontrabass. Was für Hit, ich mach, alle machen mit. Was für Hit, ich muss nicht übertreiben, ich bin der Shit. Alle reden im Geschäft von mir. Pedas, Blut und Kasse. Mach da Musik, Mixtape.